es war einmal ein Polizist. Polizist, Polizist, der baute jeden Tag nur Mist. Jeden Tag nur Mist. Und jeder, der kein Spießer ist, wird angepisst, wird angepisst. Und jeder, der kein Spießer ist, wird angepisst. Und dieser kleine Polizist, Polizist, Polizist, war uniformierter Sadist, blöde Uniform. Und jeder, der kein Spießer ist, wird angepisst, wird angepisst. Und jeder, der kein Spießer ist, wird angepisst. Nahmen ihm den Prügel weg. Prügel weg, hat keinen Zweck. Er rannte viel und in den Dreck. Feiger Polizist.